Herzlich willkommen zu Campus Radio und Albrecht interviewen alle relevanten Parteien zur Kommunalwahl 2023. Und wir fangen an mit Marvin Schmidt vom SSW. Hi. Hi, moin. Achso, ja, hi. Ja, lass uns mal irgendwie starten. Du bist ja jetzt mittlerweile schon ein bekanntes Gesicht. Ich glaube, wir haben dich jetzt zum dritten Mal den SSW hier. Ja, das kommt ungefähr hin. Ich glaub schon. Also Landtagswahl hatten wir schon mal und Uniwahl war ich auch schon mal. Stupawahl warst du auch auf jeden Fall schon mal da. Und ich glaube, zur Europawahl hatte ich dich auch schon mal Sachen gefragt, aber ich bin mir nicht sicher. Das kann gut angehen, ja. Ich habe euer Wahlprogramm mal so ein bisschen durchgewälzt und mir da so ein paar Punkte rausgeschrieben, aber vielleicht magst du einfach mal so einen groben Überblick erstmal geben, was wäre denn für Studis gerade in Kiel relevant? Ja, wir haben es auch bewusst extra schlank gehalten, das habt ihr bestimmt auch gemerkt, im Vergleich irgendwie zu den Grünen oder zur CDU, die da 100 Seiten irgendwie zu Papier gebracht haben, haben wir uns da vor allem den Handlungsspielraum gelassen, letztendlich dann auch in der Umsetzung etwas flexibler zu sein. Und wenn ich jetzt direkt mal an die Studis denke, dann ist es, glaube ich, ein großes Problem in Kiel der Bereich Wohnen, also Studiwohnheime, die ja zwar vom Land kommen, aber die Flächen im Normalfall von der Stadt zur Verfügung gestellt werden, in Kombination mit Azubi-Wohnheimen und SchülerInnen-Wohnheimen. Das heißt, man denkt nicht nur immer die Studis alleine, sondern überlegt sich, wie kann man das Ganze kombinieren mit Menschen, die zum Beispiel aufs RBZ gehen, die von außerhalb kommen oder die auch aus den anderen Kreisen für eine weiterführende Schule hierher kommen und nicht jedes Mal pendeln können, weil beispielsweise der ÖPNV nicht gut genug ist oder für ein Auto kein Geld da ist. Das ist, glaube ich, so der erste Punkt. Dann generell die Bezahlbarkeit im Bereich Wohnen. Fängt an mit Wohnungen, die meist viel zu teuer sind, gerade auf dem Westufer, zu knapp, zu teuer und auch oft zu groß. Also viele Wohnungen, die wir in Kiel haben, sind einfach nicht von den Maßen her so geeignet, dass es für Studierende, die auch gerne mal alleine wohnen wollen, die nicht unbedingt in WG-fähige Wohnungen ziehen wollen oder in eine WG gehen wollen, einfach prinzipiell nicht geeignet. Und da setzen wir eben an, dass wir sagen, die Kieler Wohnungsgesellschaft, die wir jetzt gegründet haben, muss dort in den Markt eingreifen, also Wohnungen erwerben, auch Wohnungen bauen und die dann zu vergünstigten Tarifen letztendlich an Studierende, aber auch Azubis und SchülerInnen dann zur Verfügung stellen. Dann lass uns mal kurz beim Thema Wohnen bleiben. Du hast jetzt die Kieler Wohnungsgesellschaft erwähnt. Magst du kurz mal erklären, was die ist? Genau, also die Kieler Wohnungsgesellschaft entstammt aus der letzten Legislaturperiode letztendlich, weil man gesagt hat, dass der Wohnungsmarkt in Kiel, wie er jetzt aktuell gestaltet ist, nicht mehr funktioniert. Wir haben zwei große Player aktuell auf dem Markt, die aus der freien Wirtschaft kommen, also Vonovia und LEG, die vor allem auch in Mettenhof und in Garden viele Immobilien haben, beide bummelig 15.000 Wohneinheiten und die eine relativ große Marktmacht eben haben. Mhm. Und man hat gemerkt, dass die Wohnungen, die dort im Bestand sind, meist nicht geeignet sind, um dort überhaupt noch qualifiziert wohnen zu können oder auch von den Preisen her zwar erschwinglich, aber dann durch die Nebenkosten einfach doch durch die Decke gehen. Und da hat sich die Stadt Kiel dazu entschieden, da einen Gegenpol aufzubauen und dafür haben wir die Kieler Wohnungsgesellschaft nochmal gegründet, kurz KIWOG, die eben sagt, wir kaufen Wohnungen an, beziehungsweise jetzt aktuell noch nicht, aber wir können auch Wohnungen bauen, um eben auf dem Markt eingreifen zu können und dort dementsprechend auch einen Gegenpol darzustellen. Da sind wir leider aber aktuell an dem Punkt, wo wir sagen, wir haben zu wenig Wohnungen, also wir brauchen dort einen deutlich größeren Bestand an Wohnungen, um letztendlich dort auch eine Marktmacht darstellen zu können und als Gegenpol von den zwei Großen agieren zu können. Mhm. Wenn du schon neuen Wohnraum ansprichst, großes Ding hier an der Uni ist ja zum Beispiel das neue Wohnviertel, was am Bremerskamp entstehen soll. Sind das solche Wohnungen oder ist das eher was anderes? Also das sind ja hauptsächlich Wohnungen, die dort entstehen, die von Landesseite, also über das Studentenwerk entstehen werden. Die Flächen gehören an sich noch der Stadt, es ist aber ja perspektivisch beabsichtigt, dass das Ganze an das Land übergeht und das Land dort die Wohneinheiten baut. Eine bessere Option wäre aus meiner Sicht jetzt auch letztendlich zu sagen, okay, man behält ein paar Flächen selbst, also die für Wohnen bestimmt sind, die nicht unbedingt für den universitären Lehrkontext gedacht sind, behält man selbst und nutzt dort die KIWOG auch zum Bauen. Man hat allerdings auch bei der Gründung der KIWOG gesagt, okay, wir wollen vorrangig kaufen und nicht bauen. Also das, was bereits im Bestand ist, soll gekauft werden. Sehen wir etwas anders als die anderen Parteien. die im Rathaus sitzen, wir sagen auch, dass eine Wohnungsgesellschaft durchaus auch bauen kann und nicht nur die Wohnungen ankauft. Lass uns mal weg von der KiWoG hin zu eher studentischem Wohnraum. Mhm. Ist der jetzt nur durch die KiWoG gedeckelt oder soll dann noch ein anderes Gegengewicht zu entstehen? Ja, das ist auf kommunaler Ebene schwierig zu sagen letztendlich, ob man wie man das gestalten kann. Also wir haben letztendlich mit einer städtischen Tochtergesellschaft, was die KiWoG ja ist, wirklich die Möglichkeit, die Preise dann so zu bestimmen, wie wir sie auch haben. Also wir können direkt als Ratsversammlung sagen, beziehungsweise der entsprechende Aufsichtsrat oder die Menschen, die im Aufsichtsrat sitzen, können entsprechend sagen, okay, das und das wollen wir letztendlich für die Wohnung haben. Wir können dadurch natürlich bedingt irgendwie auf Vonovia oder die LEG einwirken, weil die natürlich deutschlandweit, teilweise europaweit auch agieren und ihre Preise haben und ihre andere Preispolitik gestalten. Und die richten sich natürlich mehr nach dem Markt, als es aktuell die KiWoG tun kann. Deshalb ist es für uns ein bisschen schwierig zu sagen, was können wir letztendlich konkret auf kommunaler Ebene tun. Da sind wir natürlich auch immer so ein bisschen auch aufs Land, vom Land abhängig. Was kann das Land letztendlich tun, damit wir da unterstützt werden? Zum einen ist es natürlich die Finanzierung, dass wir auch die Mittel bekommen, wirklich auch zu bauen. Deshalb ist auch der Punkt Bauen einfach so wichtig, weil nur durch Ankauf der Wohnungen ist es, glaube ich, logisch, dass Vonovia nicht sagen wird, hier habt ihr mal 8000 Wohnungen von uns, damit ihr genauso groß seid, sondern die werden natürlich auch versuchen, den Bestand zu behalten und gucken sich natürlich auch an, dass die KiWoG so klein bleibt, weil die natürlich auch die Angst haben, dass dadurch die Preise, die sie aufrufen, nicht mehr gehalten werden können, sondern dass es deutlich günstiger wird. Und wenn wir als KiWoG sagen, okay, wir bauen, dann können wir natürlich deutlich mehr Wohnungen erschließen. Kaufen ist es einfach schwierig, weil aktuell kaum auf dem Markt irgendwas zu kaufen ist. Ja, und letztendlich ist der andere Punkt eben, das Studentenwerk in einer gewissen Form dort zu stärken. Das können wir tun, indem wir sagen, okay, das Studentenwerk möchte bauen, wir müssen Flächen zur Verfügung stellen. Die Flächen, die wir dann zur Verfügung stellen, gehen aber bei Flächenknappheit in der Stadt letztendlich auch auf Kosten von KiWoG, weshalb ich da auch schon so ein bisschen die Verwaltung verstehen kann, zu sagen, okay, warum geben wir jetzt die Flächen ab, damit das Studentenwerk dort baut, aber nicht unsere eigene Wohnungsgesellschaft. Mhm. Das ist immer so ein bisschen der Zwiespalt, wo man drauf achten muss. Letztendlich ist es aber, glaube ich, so, dass wir auch mit der KiWoG ähnliche Preise wie in den Studentenwohnheimen oder Studierendenwohnheimen erzielen können, wenn wir denn den Bestand auch aufbauen. Und deshalb sagen wir halt, wir brauchen zwingend diese 1000 Wohnungen auch pro Jahr, die wir dann peu à peu aufbauen, dass wir dann nach der Legislaturperiode bei 5000 Wohneinheiten auch sind. Alles klar. Anderes Thema, statt bauen, renovieren. Jetzt haben wir ja energietechnisch große Umbruchszeit, auch schon auf Bundesebene beschlossen, neues Heizgesetz und sowas. Wie soll da entgegengewirkt werden? Genau, wir haben ja ganz groß bei uns im Wahlprogramm auch das Dachprogramm stehen, also was die Solarzellen angeht. Wir streben natürlich an, dass wir gerne auf allen Dächern, auf denen es denn möglich ist in der Stadt, auch die Solaranlagen dann auch bauen. Und das natürlich gerne in Kombination mit den stadteigenen Betrieben, also sprich Stadtwerke. Stadtwerke haben nämlich die Möglichkeit, auch die Dächer letztendlich dann zu pachten von den Eigentümern der Häuser und dort dann Solarzellen aufzubauen. Natürlich erst für den Eigenbedarf der Häuser und letztendlich dann, was überbleibt, in die Einspeisung ins Netz. Da können wir als Stadt relativ viel dann tun, indem wir eben sagen, okay, wir statten die Stadtwerke damit aus, dass sie dann das Budget haben, um flächendeckend die Häuser zur Verfügung zu stellen und können damit natürlich auch Anreize für die Eigentümer schaffen, die dann natürlich Solarzellen aufs Dach bekommen und günstigeren Strom erwerben können. Hm. Andere Möglichkeit, günstigen Strom zu erwerben, ist ja das Kraftwerk, das wir hier haben. Jetzt habe ich ja letzte Woche gesehen, war der Herr Habeck da und hat sich mit Herrn Kämpfer da irgendwie verständigt, dass das schnellstmöglich auf Wasserstoff umgerüstet werden soll. Gute Idee? Ja, gute Idee. Aktuell ist es leider so, dass wir noch auf Gas von Gas abhängig sind, dass wir da noch nicht von runter können. Wir müssen letztendlich das Kraftwerk in der jetzigen Form noch weiter betreiben, bis es irgendwann wirklich an dem Punkt ist, wo wir sagen, okay, wir können jetzt wirklich den Switch zu Wasserstoff wagen, weil das ist ein neues Kraftwerk. Die Technologie ist da, das Ganze umzurüsten, um das dann letztendlich auch wasserstofffähig zu machen. Definitiv. Wenn wir bei dem Thema sind, ihr habt ja auch viel ökologische und klimaschutzrelevante Themen bei euch drin. Kannst du uns dazu noch irgendwas erzählen? Also ich glaube, der Klimaschutz geht bei uns vor allem im Bereich Verkehr los. Also da setzen wir die größten Akzente, weil auch das eben der Punkt ist, wenn man kommunal guckt, viele andere Parteien versuchen das dann immer auf die Landes- oder Bundesebene abzuschieben. Wir versuchen, was können wir wirklich kommunal machen, und das ist nun mal das, was wir selbst bebauen und selbst bewirtschaften. Und das sind die Flächen, also die Straßen, die Plätze, auch in Teilen die Förde. Und da fangen wir eben an, dass wir sagen, okay, die Stadtbahn ist jetzt auch beschlossen und das ist auch gut so, da haben sich ja alle Parteien jetzt durchringen können oder fast alle Parteien durchringen können, die Stadtbahn auch so zu tragen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich auch die Rad- und Gehweginfrastruktur dementsprechend zu stärken, damit auch mehr Leute bis dahin letztendlich vielleicht doch auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Also sprich auf Fahrrad, auf E-Scooter, die will man da auch nicht außen vor lassen, also ich zumindest nicht oder wir zumindest nicht, und eben auch den Fußverkehr. Und das fängt damit an, dass man letztendlich die Radwege dahin bauen muss, wo aktuell die Autos stehen. Und das sind die Parkplätze meistens am Straßenrand. Man kennt die eigentlich überall in allen größeren Straßen, zweispurige Straßen und dann Parkstreifen. Und dann kommt so ein kleiner Radweg, das sind meistens so bummelig 90 Zentimeter, einen Meter. Da kann man gerade mit einem Rad irgendwie vorbeifahren, das ist relativ wenig. Damit man aber wirklich hochwertigen Radverkehr hat, braucht man zum einen mindestens mal 3,50 Meter, also um Begegnungsverkehr zu ermöglichen, und auch eine Ampelschaltung, die dementsprechend auch auf Radfahrer per Schwellentechnik, also man fährt mit dem Rad über eine Schwelle und dann geht die Ampel grün, gestaltet wird. Wir werden es jetzt in den nächsten 5, wahrscheinlich auch in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich nicht schaffen, die ganzen Autos letztendlich von der Straße zu bekommen. Da müssen wir uns überlegen, was machen wir denn mit denen, wenn wir letztendlich die Parkflächen, die wir an der Straße haben, anders widmen wollen. Also wir wollen dort den Radweg haben, möglicherweise auch der zweite Parkstreifen zur Busspur, auch mit eben so einer Schwellentechnik. Der Bus rollt an, die Ampel wird grün. Das heißt, ich verschnellere das Angebot durch Busse und Fahrräder, und es ist attraktiv, mit dem Bus zu fahren, weil ich schneller bin als letztendlich mit dem Auto. Aber die Autos werden trotzdem da sein. Und da streben wir eben Quartiersparkhäuser an. Also wir setzen da nicht auf die Lösung, okay, Autos müssen komplett raus oder wir wollen auf Autos verzichten, sondern wir sehen aktuell, dass der Bedarf einfach noch da ist, einen PKW zu besitzen, und müssen dann dementsprechend überlegen, wie wir die, wenn wir jetzt handeln wollen, wirklich auch erstmal aus der Straße wegbekommen, aus dem Stadtbild wegbekommen. Und das geht mit Tiefgaragen und das geht auch natürlich mit in die Höhe. Wenn ich mir überlege, dass ein Parkhaus aktuell meistens 3- oder 4-stöckig in der Stadt ist, könnte man da auch eine 5. oder eine 6. Etage letztendlich draus machen. Und dann in diesen Parkhäusern auch ein Bewohnerparken zur Verfügung zu stellen. Weil meist ist es ja so, dass die Parkhäuser Geld kosten. Könnte man sich überlegen, wenn wir sie selbst bewirtschaften natürlich, ob wir dann für einen Parkschein, so wie es auch in manchen Quartieren in Kiel schon ist, dann auch einen freien Zutritt zu den Quartiersparkhäusern ermöglichen. Also das könnte unterm Plücher sein, das könnte unterm Extra sein, das könnte aber auch unterm Willi sein, mit einer Tiefgarage. Aber das sind ja auch wieder Flächen, die dann ja beispielsweise mit Wohnbauprojekten konkurrieren, oder nicht? Wenn man in die Tiefe geht, eher nicht. Ja gut, das stimmt. Also wenn man in Tiefgaragen denkt, dann tatsächlich nicht. Und die Parkhäuser, die wir haben, aufzustocken auch nicht, weil die stehen ja schon da. Also es geht nicht drum, neue Parkhäuser zu bauen, sondern das, was wir im Bestand haben, was ja doch schon einiges ist, die aber kaum genutzt werden, wenn man mal gerade in die Innenstadt guckt. Es ist einfacher, am Straßenrand zu parken, als im Parkhaus reinzufahren. Hm. Da muss ein Umdenken letztendlich geschehen, dass es auch attraktiv ist, in einem Parkhaus zu parken, oder die einzige Option letztendlich, in einem Parkhaus zu parken. Aber dadurch werden natürlich auch Flächen frei, wie zum Beispiel der Willi ist schwierig, weil da ja auch immer der Jahrmarkt, da kann man nicht viel mehr machen, aber zum Beispiel der Exa ließe sich umgestalten, der Blücher ließe sich umgestalten, und da entstehen natürlich auch neue Flächen, die auch mit Stadtgrün dann eben gestaltet werden können, also Naherholungsflächen wie beispielsweise der Schrebenpark oder der Schützenpark, die wir ja haben. Die aber ja am Plücherplatz so direkt im Viertel fehlen. Klar hat man dann runter Richtung Wasser das Düsseldorfer Gehölz, aber direkt auf dem Platz fehlt natürlich so ein bisschen die Aufenthaltsqualität, und ich denke, dass man damit relativ viel gestalten kann. Und natürlich hat es den Vorteil, dass wir das Ganze begrünen können und die Fläche dann auch wirklich den Menschen und der Natur auch zurückgeben können, wenn die Autos da nicht mehr parken. Ja gut, aber wenn die Autos da nicht mehr parken, ist ja dann auch sowas wie Markt zum Beispiel, sowohl auf dem Exa und auf dem Blücher. Genau, das ist auch ein Punkt. Also es geht ja nicht immer darum, den kompletten Platz dann letztendlich zu gestalten, Es gibt auch in anderen Städten Plätze, die dann zum Beispiel außenrum in Parkanlagen gestaltet sind, mit einer Einfahrt in die Mitte und in der Mitte dann der Markt stattfindet. Also selbst auf dem Plüscher, wo wir jetzt auch häufiger mit Wahlständen waren, haben wir gesehen, dass bei weitem nicht der ganze Platz benötigt wird, um den Markt letztendlich aufzubauen. Also auch dort können die Händler dann ihre Wagen näher zusammen, ihre Stände näher zusammenschieben und man braucht eine deutlich kleinere Fläche letztendlich als die, die man gerade hat. Weil jetzt macht man das, weil man die Fläche hat. Was du in vergangenen Gesprächen, die wir mit dir hatten, auch schon öfter so thematisiert hast, war ja das Wohnraumschutzgesetz. Ist das jetzt bei der jetzigen Wahl auch immer noch eine Forderung von euch? Absolut. Also das ist immer noch eine Forderung, die wir jetzt auch in den kommunalpolitischen Leitlinien drin haben, also dem übergeordneten Programm, das wir jetzt auf den Weg gebracht haben, ist natürlich ein Gesetz. Gesetz ist Landessache, also das geschieht im Landtag. Wir haben den Vorstoß auch schon seit der letzten Landtagswahl gemacht im Landtag. Das war leider nicht erfolgreich. Also das hat die Koalition abgelehnt. Aber auch das ist natürlich für uns weiterhin auf der Tagesordnung. Wir können es im Landtag jetzt erstmal nicht mehr einbringen bis zur nächsten Wahl, weil es eben schon abgelehnt wurde. Wir hoffen, dass irgendwann auch CDU und Grüne zur Einsicht kommen und sagen, okay, es ist eine ganz gute Möglichkeit zu sagen, wir können die Wohnung wirklich in Schuss bringen, wir können günstigen Miet- und Wohnraum anbieten und vor allem qualitativ hochwertigen Mietraum und Wohnraum anbieten. Aber bisher gab es da die Einsicht noch nicht. Aber das ist nach wie vor weiter bei uns Thema, ist aber auf kommunaler Ebene schwierig umzusetzen. Was wir natürlich machen können, ist, was in den Wohnungen, die wir selbst haben, sagen, okay, die müssen natürlich dementsprechend diesen Standard haben, den wir auch in dem Gesetz fordern. Und das ist für uns ganz klar, dass wir auch mit anderen Parteien, also auf Kieler Ebene sieht das Ganze ja nochmal ein bisschen anders aus, sieht die Rathauskooperation auch so letztendlich, auch wenn sie im Landtag gerade die Grünen sagen, nee, Wohnraumschutzgesetz wollen wir nicht. Auf kommunaler Ebene sagen sie sehr wohl, dass sie Wohnungen, die KIWOG eben hat oder die im städtischen Besitz sind, auch nach einem hohen Standard zu behandeln sind. Also das können wir durchaus da lenken. Wir können auch immer die Vonovia oder auch die LEG auffordern, sich auch daran zu halten oder an die städtischen Richtlinien zu halten. Aber natürlich ist es für die nicht bindend, weil wir kein Gesetz haben auf Landesebene. Ich würde das Thema Wohnen mal so ein bisschen abschließen, aber vielleicht den Übergang finden. Wenn man nicht in der Stadt wohnen kann, dann muss man ein bisschen nach außerhalb gehen. Und wie kommt man dann zur Uni mit dem ÖPNV? Ich habe gelesen, ihr wollt kostenlosen ÖPNV für Studierende. So ist es. Und nicht nur für Studierende, sondern auch für Schüler und Azubis. Also gerade alle letztendlich, die davon betroffen sind, dass sie sich tendenziell eher weniger ein Auto leisten können, selbst ein Auto leisten können und auf den ÖPNV angewiesen sind, müssen kostenfrei transportiert werden und das auch in ganz Schleswig-Holstein. Also ich habe eben schon mal die Leute, die aufs RBZ gehen, angesprochen. Die kommen aus dem Kreis Plön, die kommen auch aus Rendsburg-Eckernförde und die fahren meist mit dem Auto dann zur Schule. Jetzt ist es so, dass dort der ÖPNV dementsprechend nicht so ausgebaut ist wie in Kiel logischerweise. Das ist auch dann dementsprechend die Priorität der jeweiligen Kreise, weil dort auch ja Kommunalwahl ist logischerweise in Rendsburg-Eckernförde und in Plön. Die setzen ihre Prioritäten nicht unbedingt immer auf den ÖPNV. Wir in Kiel tun es in letzter Zeit tatsächlich relativ stark. Wir bauen aus, aber er ist relativ teuer verhältnismäßig immer noch. Und wenn ich mir überlege, dass ich für inzwischen ab heute im Prinzip 49 Euro im Monat mich befördern kann oder mein Kind befördern kann und ich habe 3 Kinder, dann bin ich trotzdem bei 150 Euro. Und das ist für viele dann doch immer noch viel Geld. Abgesehen jetzt von der Sozialstaffel, die wir ja sowieso haben. Also es gibt ja für Leistungsempfänger vergünstigten ÖPNV schon auch unter dem 49-Euro-Ticket. Aber auch Menschen, die jetzt nicht Leistungsempfänger sind oder in diese Staffelung fallen, das kann beispielsweise schon eine Schulsekretärin sein, die mit einem Handwerker letztendlich verheiratet ist, die jetzt auch nicht das große Gehalt haben, seien es 3.000 Euro, da ist das sind 150 Euro doch einiges an Geld, die ich im Monat dafür ausgeben muss. Und deshalb sagen wir, wir müssen für alle den kostenfreien ÖPNV zur Verfügung stellen. Letztendlich vielleicht erst schrittweise für die, die es wirklich brauchen, also vor allem die Studierenden, die Schüler und die Azubis, sozial Schwache und letztendlich am Ende für alle, weil nur so auch Leute auch gewonnen werden können, auf den ÖPNV umzusteigen. Wenn es immer noch günstiger ist für mich, mit dem Auto zu fahren oder nicht wesentlich günstiger, dann nehme ich das in Kauf, letztendlich mit dem Auto in die Stadt zu fahren, stehe im Stau, aber dann habe ich den Bequemlichkeitsfaktor, dann zahle ich halt die 3 Euro mehr, meinetwegen, und dann ist es das. Aber wenn ich dann im Monat möglicherweise 40, 50, 60 Euro spare, wenn ich mit den ÖPNV nehme, dann muss man überlegen, ob der Komfort und den Luxus, den ich habe mit einem Auto, ob ich mir den wirklich noch leisten möchte. Studierende haben da ja zurzeit ja immerhin den gewissen Vorteil, dass sie ja schon zumindest das landesweite Semesterticket haben. Jetzt haben wir, du hast es gerade angesprochen, ja, das 49-Euro-Ticket, und ich habe das mal irgendwie der Aster hat es auch ausgerechnet, du zahlst jetzt im Endeffekt, ich glaube, 30 Euro für dieses landesweite Semesterticket, wenn man das halt auf den Monat runterrechnet. Mhm. Für 20 Euro mehr könnte man halt deutschlandweit fahren, und das geht ja gar nicht so einfach aufzustocken. Muss da neu verhandelt werden? Jein. Ich weiß, dass der Aster und vor allem das Infrastrukturreferat schon an einer Lösung arbeiten, dass es auch Studierenden ermöglicht, das Ticket abzugraden. Da sind wir aktuell noch nicht so weit, dass wir sagen können, das geht jetzt genauso los wie für alle anderen, die jetzt ihr Abo mit dem 49-Euro-Ticket abgeschlossen haben. Aber auch das soll noch zum Sommersemester hin, hat man mir zumindest versprochen in einer der letzten Stupa-Sitzungen, und auch als ich mit dem Aster gesprochen habe, ist das Infrastrukturreferat dran, mit NASH zu verhandeln, dass es da auch für Studierende eine Lösung gibt, letztendlich für 14,95 das Ticket dann abzugraden, letztendlich also das landesweite Semesterticket zu dem Deutschlandticket. Das ist doch eine annehmbare Lösung erstmal. Das finde ich auch. Dann einen letzten Punkt noch vielleicht. Stichwort Kultur oder so etwas. Die Innenstadt, die Kieler Innenstadt ist ja komplett leer. Wie kriegt man da Leben rein? Also ich glaube, nicht nur die Kieler Innenstadt, sondern auch die Kieler Stadtteile sind als solche alle sehr leer gefegt. Also ich bin jetzt viel im Kieler Norden unterwegs, wo ja auch mein Wahlkreis liegt. Und auch dort trifft man vielleicht mal irgendwie einen älteren Herrn oder eine ältere Dame, die dort über den noch verbliebenen Markt mit 2 Ständen irgendwie schlendern. Aber ein großer Punkt sind, glaube ich, diese Einkaufszentren auf der grünen Wiese, wie auch immer die Stadtbaurätin so schön sagt, also City oder auch Schwentinetal, wo es nämlich sehr einfach ist, schön mit dem Auto hinzufahren. Ich fahre in die Tiefgarage dort, fahre mit dem Aufzug hoch und habe dort alles, was ich brauche. Dass die Leute in die Innenstadt kommen zum Einkaufen, das werden wir wahrscheinlich in der Form nicht mehr haben. Also da gibt es einfach inzwischen Konzepte, sei es Online-Market, irgendwie Online-Shopping oder eben diese großen Einkaufszentren, wo man alles findet. Dort gehen die Leute einkaufen. Das ist praktisch. Überall dort, wo man ein Auto braucht, wo man was transportieren muss, gibt es dann eine Tiefgarage, da fahre ich dann hin, kann das einfach einladen und komme dann direkt auf die Autobahn. Die Innenstadt hat jetzt nun mal nicht direkt den Autobahnanschluss und schreckt natürlich viele auch ab. Ich überlege mir oben Saturn am alten Markt, da kann ich einfach nicht direkt parken. Ich will da irgendwie ein großes Gerät, dann trage ich das erstmal durch die halbe Innenstadt. Das ist für viele nicht attraktiv und auch viele nicht möglich. Das heißt, wir müssen, glaube ich, das Innenstadtding ganz anders denken. Also wir müssen weg von diesem, ja, wir haben jetzt hier so eine Einkaufsstraße mit, ja, hier sind Fußgänger, die gehen jetzt hier einkaufen, machen sich die Tüten voll und fahren dann wieder heim, mehr zu einem Verweilort. Das sieht man auch ganz oft in skandinavischen Ländern, wo gerade diese Fußgängerzonen mehr und mehr zu Restaurants, Bistros, Cafés und so mutieren. Und auch da ist eben das Potenzial da in Kiel. Wir haben gerade im Bootshafen und am Holstenfleet die letzten Jahre gesehen. Wir hatten ja viele Neuansiedlungen dort, auch von Cafés, wo man auch wirklich schön sitzen kann. Dass es eben ein Ort wird, sich aufzuhalten und nicht nur durchzugehen und schnell die Besorgung zu machen, weil die Besorgung letztendlich wirklich vom Markt her dominiert werden durch die, wo ich mit meinem Auto hinfahren kann, und die Tiefgarage. Also ich habe zurzeit irgendwie so ein bisschen eher das Gefühl, dass in der aktuellen Stadtverwaltung das Konzept Einkaufsfußgängerzone irgendwie noch sehr beliebt ist, oder? Durchaus, das sehe ich genauso. Ich mag jetzt nicht irgendwelchen Experten da, oder ich mag mir nicht anmaßen, irgendwelchen Experten zu sagen, sie haben Unrecht, aber ich sehe das ein bisschen politisch gesehen anders, weil es auch für mich einfacher ist, einfach irgendwie für meine Besorgung im Citypark zu machen, weil ich dort alles auf einem Fleck habe und mich kaum bewegen muss. Der Mensch ist jetzt im Normalfall nicht derjenige, der so viel Spaß an Einkaufen hat und da Kilometer zurücklegen möchte. Also ich zumindest nicht. Und für mich ist es einfach praktisch, wenn ich meine 3 Geschäfte, die ich brauche, im Citypark habe oder ich irgendwie einen Outlet-Store oder nach Hamburg irgendwie fahre, da wo nämlich die Innenstadt noch funktioniert. Wenn ich in die Innenstadt will, dann möchte ich da schön in der Sonne sitzen, vielleicht ein Bierchen trinken, einen Kaffee trinken oder was Nettes essen. Und da sehe ich viel mehr Potenzial in der Kieler Innenstadt, auch mit der Umgestaltung der Holzenstraße, die ja jetzt in den nächsten Jahren kommen wird. Und wir müssen uns nichts vormachen, so eine Umgestaltung von der Einkaufsstraße wird viele Läden auch kosten. Also viele werden dann einfach sagen, okay, jetzt kommen gar keine Kunden mehr, wenn ich da eine Großbaustelle vor der Haustür habe. Die werden dicht machen und es wird meines Erachtens wenige geben, die danach sagen, okay, cool, ich komme jetzt wieder in eine Fußgängerzone, weil natürlich auch die Händler gemerkt haben, es ist nicht mehr das, was wir brauchen, sondern wir brauchen eben das, wo die Leute vorfahren können, wir unser Zeug da einladen können und gut ist. Und dann ist es vielleicht doch so, ich fahre mit dem Bus oder mit dem Roller oder mit dem Fahrrad in die Stadt, setze mich dort nett hin und treffe mich mit Freunden. Vielleicht versteht das die Verwaltung auch noch in den nächsten Jahren, wenn es dann mal soweit ist. Ja, vielleicht bringt ihr denen das ein bisschen bei einfach. Ja, das versuchen wir sowieso schon die ganze Zeit. Nun gut, ich werde durch. Ja, mich würde höchstens noch interessieren, wo wir bei der Kultur sind. Ihr fordert auch ein kostenfreies oder günstiges Kulturticket. Jetzt ist ja das Kulturticket für Studierende ja eigentlich ja schon in trockenen Tüchern. Wollt ihr jetzt auch eins für alle? Ja. Mhm. Und zwar haben wir da das Modell vom Kieler Ferienpass. Den gibt's ja in den Ferien, da gibt's ja verschiedene Attraktion, sag ich mal, weil man das glaube ich gar nicht so, also Schwimmbad ist dabei, Theater, Werftpark, alles mögliche, was dort in Ferien angeboten wird, wird über den Ferienpass gelöst. Und so ein Modell wäre eine Option zu sagen, okay, wir haben die Kieler Einrichtungen, also das Theater zum Beispiel, das der Stadt Kiel gehört, aber auch die Sportstätten, also das Hörnbad könnte man über diesen Ferienpass in ausgedehnter Form, also der geht dann nicht nur in den Ferien, sondern auch außerhalb der Ferien, generell ein Studententicket fürs Hörnbad wäre richtig geil, so mal persönlich gesprochen. Ja, das stimmt. Als jemand, der auch immer ins Hörnbad geht und den normalen Preis zahlen muss, weil es kein Studieticket gibt, ja, das stimmt. Und man könnte dort letztendlich sagen, man hat eben diesen Pass. In erster Linie könnte man sagen, okay, das ist wie so eine, ja, wie die Mensa-Karte, zu sagen, man lädt es auf und kann dann für, wenn man dieses Ticket hat, kann man vergünstigt dann das abbuchen, wie so eine kleine Scheckkarte, gibt auch ein bisschen Selbstständigkeit den jungen Leuten wieder zurück. Und letzten Schritt kann man sagen, okay, jeder, der diesen Pass hat, und im besten Fall haben das alle junge Leute, weil die natürlich auch partizipieren müssen und sollen und ja, können müssen letztendlich, sollen dann kostenlos auch Zugang zum Hörnbad bekommen und auch zu den Theatern, weil das ist das, was wir steuern können und das ist nur das, was wir auch zurückgeben können an letztendlich die jungen Leute auch in Kiel. Sehr schön. Das war Marvin Schmidt vom SSW. Was ist denn nochmal dein Wahlkreis? Holtenau, Friedrichsort. Das ist Wahlkreis im Norden. 24, über dem Kanal, genau. Dann bedanke ich mich. Nett, gerne, dass du da warst. Immer wieder gerne. Ja, es ist auch immer eine Freude, mit dir zu reden. Ja, in 5 Jahren ist ja die nächste Woche. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder.